Hadith Nummer 130. Salama berichtete: Sulaim kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, und sagte: O Gesandter Allahs, Allah ist nicht schamhaft vor der Wahrheit. Ist die Frau zum Russel verpflichtet, wenn sie im Traum ihren geschlechtlichen Höhepunkt erlebt? Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wenn sie dabei das Flüssige vorfindet. Da verhüllte sich Salama, das heißt, sie verdeckte ihr Gesicht und sagte: O Gesandter Allahs, hat eine Frau wirklich eine solche Flüssigkeit, wenn sie ihren geschlechtlichen Höhepunkt erlebt? Der Prophet sagte: Ja, sei nicht unbeholfen. Wie kommt es sonst, dass ihr Kind ihr ähnlich aussieht?